بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Heute liebe Geschwister wollen wir uns سورة الماعون anschauen. سورة الماعون ist die 107. سورة des Koran al-Karim. Zunächst einmal werden wir die deutsche Übersetzung vorlesen wie gewohnt. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Siehst du nicht denjenigen, der das Gericht für Lüge erklärt? Das ist derjenige, der die Weise zurückstößt und nicht zur Speisung des Armen anhält. Wehe nun den Betenden, denjenigen, die auf ihre Gebete nicht achten, denjenigen, die dabei nur gesehen werden wollen und die Hilfeleistung verweigern. Das ist die Sura, die anfängt auf Arabisch mit Ara'aita alladhi yukadhibu bid-din. فذلك الذي يدع اليتيم. Ich denke, jeder von uns kennt diese Sura auswendig. Die heißt Surat al-Ma'un und Ma'un kommt vom arabischen Wort al-Aun und bedeutet so viel wie die Hilfe. Und Ma'un heißt eben so viel wie, dass man hilft oder die Hilfeleistung, Hilfestellung. Diese Sura wird aber auch genannt Surat al-Din, weil am Anfang kommt es vor, أرأيت الذي يكذب بالدين. Und die wird auch genannt Suratul Yatim, weil es so kommt, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ. Aber Al-Ma'un ist wohl der bekannteste Begriff, weil sehr oft ist es so, dass eine Sura, vielleicht sogar meistens, oder in fast allen Fällen, ich habe jetzt keine Statistik darüber, dass eine Sura einen Namen trägt, von einem ein Wort, das in der Sura vorkommt und in anderen Suren eben nicht vorkommt. Ja? Also wie zum Beispiel Al-Kawthar. Al-Kawthar kommt im ganzen Koran, dieser Name, nur in dieser Sura vor. Okay? Al-Ma'un. Al-Ma'un kommt im ganzen Koran nur in dieser Sura vor. Baqara kommt in mehr als einer Sura vor, aber Surat al-Baqara, da ist eine Geschichte, wo es speziell um das Opfern einer Kuh ging. Und so weiter und so fort findest du in vielen Suren, viele Suren, die haben den Namen, der Name ist ein Wort, das speziell in dieser Sura vorkommt. Al-Ma'un ebenfalls. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Namen Allahs des Barmherzigen, siehst du nicht denjenigen, der das Gericht für Lüge erklärt. Der Ausdruck auf Arabisch Ra'a, Ara'aita, man sagt einfach Ara'aita. Okay? Das ist eigentlich die Vergangenheitsform, zweite Fall. Und am Anfang ist ein Ausdruck, um eine Frage einzuleiten. Das heißt, siehst du nicht, so wird das ungefähr übersetzt. Siehst du. Okay. Das kommt ursprünglich vom Wort Ra'a, sehen. Aber mit dem Sehen ist hier nicht das Sehen unbedingt mit dem Auge gemeint. Sicherlich auch. Aber in erster Linie ist gemeint, dass man über etwas nachdenkt. Warum? Weil, okay, warum ist das Wort Sehen dann verwendet worden? Weil bevor du etwas über etwas nachdenkst, musst du erstmal gesehen haben. Wenn du etwas gesehen hast, dann denkst du darüber nach. Deswegen sehen wir im Koran öfter, dass Allah Azza wa Jal das sagt. أَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ كَتِعُ. Hast du nicht gesehen, wie dein Herr und so weiter. Das ist die erste Sache. Es geht um das Nachdenken, Überlegen und Verinnerlichen. طيب, Allah Azza wa Jal sagte, hast du nicht gesehen? Allah weiß doch am besten Bescheid, ob er gesehen hat und nicht gesehen hat. Nein, das hat nichts damit zu tun, sondern das ist ein Ausdruck der Verwunderung. Das nennt man ein Ausdruck der Verwunderung. Wie wenn du dich wunderst und du weißt ganz genau, dass dein Nebenan hat das gesehen, das weißt du. Dann sagst du, hast du nicht den Sohn so gesehen? Du meinst damit, du willst ihm das ins Gedächtnis rufen und du weißt ganz genau, dass das gerade war dabei. Deswegen, liebe Geschwister, ist es sehr wichtig, dass man die arabische Sprache auch benutzt, um den Koran richtig zu verstehen. Ja, ich kann nicht einfach sagen, im Deutschen steht, siehst du nicht, und dann sage ich, damit ist das bloße Sehen mit dem Auge gemeint. Nein, die arabische Sprache ist sehr wichtig hierbei zu berücksichtigen. Je besser der Übersetzer ist, desto genauer gibt er die arabische Bedeutung im Deutschen wieder. Das heißt, wenn jetzt jemand übersetzen würde, hast du nicht nachgedacht über, dann wäre das nicht abwegig. Ob das die bessere Übersetzung ist, ist eine andere Frage, aber es wäre nicht abwegig. Allah sagte, also ich lese natürlich die Übersetzung vor, siehst du nicht denjenigen, der das Gericht für Lüge erklärt. Im Arabischen steht Ad-Din. Ad-Din ist normalerweise, verstehen wir darunter, ja, die ganze Religion eigentlich, ne? Alles von Allah ist Ad-Din. Allah sagt im Koran, inna ad-Dina 'inda Allah al-Islam. Der Ad-Din bei Allah ist der Islam. Also vorher gibt es nur einen Din. Es gibt keinen zwei Din, drei Din, vier Din. Alles andere ist falsch. Es gibt nur einen Din bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber konkret, wenn du den Tafsir anschaust, die Gelehrten bei dieser Stelle sagen, den Tag der Gericht, sie erwähnen den Tag des Gerichtes. Das heißt, Yawm ad-Din, sagen sie, ist Yawm al-Qiyama oder Yawm al-Hisab. Yawm al-Hisab ist der Tag der Abrechnung. Warum sagen die Tafsir-Gelehrten, dass mit Din hier gemeint ist, der Tag der Auferstehung, der Tag der Abrechnung? Wallahu a'lam, weil man das im Laufe der Ayat versteht. Also, wir haben sehr, sehr oft im Koran al-Karim einen Ausdruck, der mehrere Bedeutungen beinhaltet. Ad-Din, da ist alles drin, die ganze Religion. Aber es kann sehr wohl sein, dass in diesem speziellen Beispiel meint der Sprecher etwas ganz Bestimmtes. Und was weist darauf hin, wenn ich ein Wort habe, das fünf Bedeutungen hat? Was weist darauf hin, was der Sprecher gemeint hat? Der Kontext. Der Kontext, das, was vorher gesagt worden ist, nachher gesagt worden ist. Ja? Dann weist es darauf hin. Einfaches, banales Beispiel. Der Name Muhammad. Der Name Muhammad, wenn ich sage, Muhammad hat gesagt, dann gibt es auf der Welt sehr, sehr viele Menschen, die Muhammad heißen. Unsere Sitzung hier so schon zack, zack, wir haben schon hier mindestens zwei, die Muhammad heißen. Okay? Das heißt, der Name Muhammad kommt sehr, sehr oft vor. Aber welcher Name Muhammad ist gemeint, wenn ich spreche hier im Koran, ich rede über die Sunna und so? Natürlich Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, der Kontext, der bestimmt sehr eindeutig, was damit gemeint ist. Und deswegen, manche Leute haben nämlich Krankheit in ihren Herzen. Sie gucken sich den Koran an und Verse und sagen, ja, kann man ja so verstehen und so verstehen. Ja, wenn es keinen Kontext gibt, kannst du das Wort so verstehen und so verstehen. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala vorher etwas sagt, nachher etwas sagt und dich darauf hinführt, dann weißt du ganz genau, was damit gemeint ist. Das ist nur ein einfaches Beispiel hierfür, aber das hat große Auswirkungen, diese Thematik, auf andere Angelegenheiten. Siehst du nicht denjenigen, der das Gericht für Lüge erklärt? Allah subhanahu wa ta'ala will jetzt dein Augenmerk lenken auf Menschen, die nicht an Yawm al-Qiyamah glauben. Und er wird dir jetzt Eigenschaften von diesen Menschen nennen. Und er wird dir zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Iman und Al-Amal. Zwischen dem Iman und den Taten. Das, was du im Herzen hast und das, was du umsetzt in deine Taten. Siehst du nicht denjenigen, der das Gericht für Lüge erklärt? Manche Tafsir-Gelehrten sagen, damit soll gemeint sein, du sollst gedanklich ergänzen, liegt er etwa richtig oder falsch? Das sollte ja sein. Siehst du denjenigen, hast du nachgedacht über diese Person? Ja, was hat er jetzt davon? Das heißt, es ist eine Frage, die dich zum Nachdenken anregen soll. Hast du nachgedacht über denjenigen, der jetzt, die Leute, die mit dir zusammen sind und jetzt das Gericht für Lüge erklären, die nicht an Yawm al-Qiyamah glauben? Was ist mit ihnen jetzt? Okay, sie glauben nicht. Was haben sie davon? Was haben sie in diesem Leben davon, dass sie leugnen? Was haben sie davon im nächsten Leben, dass sie leugnen? In diesem Leben haben sie sicherlich etwas Negatives davon, weil sie ein unzufrieden Leben werden, ganz klar. Jemand, der nicht weiß, warum er lebt auf dieser Welt und kein Ziel hat, ziellos irgendwie isst, trinkt, schläft, weiß nicht was, und, kein, und nicht weiß, warum er das existiert, der wird niemals zufrieden sein. Das kann gar nicht sein. Und er wird auch traurig sein. Und man wird ihn auch nicht trösten können. Die glaubwürdigen Menschen, gehst du zu ihm, tröstest du ihn. Gehst du einen kranken Menschen, bist du sagst ihm, ach, guck mal, Allah wird deine Sünden inshallah vergeben. Und guck mal, das ist eine Prüfung von Allah. Allah will dich dadurch um Rangstufen erhöhen bei ihm, subhanahu wa ta'ala. Und so weiter und so fort. Du kannst ihm Hoffnung machen, du kannst ihn trösten. Er kann eine Kraft gewinnen. Manche Leute, manche gläubige Menschen empfinden während der Krankheit eine Zufriedenheit, die sie nicht empfinden, wenn sie gesund sind. Weil sie wissen, wenn sie krank sind, es ist eindeutig eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Ich weiß es ja sicher, weil mein Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat mir das mitgeteilt, dass eine Krankheit eine Prüfung ist von Allah. Aber wenn du gesund bist, da ist es anders. Ja? Da ist die Erkennung der Prüfung manchmal nicht ganz so einfach. Manche Menschen sind mitten in der Prüfung drin, aber sie verstehen es nicht. Sie merken es nicht. Sie wachen erst auf, wenn es zu spät ist. Es gibt alles. Deswegen, wenn eine deutliche Prüfung zu dir kommt von Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist es sehr einfach. Der Zusammenhang, liebe Geschwister, zwischen einer Person, die an das Jenseits glaubt und an den Tag des Gerichtes glaubt, und ihrer Handlung ist riesengroß. Wir haben natürlich verschiedene Arten von Menschen. Bestimmt vier Kategorien, grobe Kategorien. Die ersten sind diejenigen, die weder glauben, noch Gutes tun. Das sind die übelsten von allen. Dann gibt es, das stimmt, es gibt Menschen, die glauben nicht, aber sie tun Gutes. Es gibt Menschen, die tun Gutes. Aber sie machen das nicht für Allah, sie machen das aus anderen Gründen. Sie fühlen sich dabei wohl, sie sind natürlicherweise so, sie mögen Gutes tun anderen Menschen, aber sie machen das nicht jetzt irgendwie für das Jenseits. Dann gibt es Menschen, die sie glauben, aber sie handeln nicht. Davon reden wir hier, teilweise auch. Und dann gibt es, liebe Geschwister, Menschen, die glauben und die handeln. Und das ist unser Ziel und das ist die höchste Stufe, zweifellos. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, das ist derjenige, der die Weise zurückstößt. Eine Weise oder ein Waisenkind bei uns im Islam ist ein Kind, das oder dessen Vater vor der Pubertät gestorben ist. Das heißt also, stell dir vor, jemand verliert seinen Vater im Alter von 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren, irgendwann mal bevor er die Pubertät erreicht hat. Das nennt man bei uns ein Waisenkind. Wenn er natürlich seine Mutter noch verliert, ist die Sache noch schlimmer. Wenn er aber älter geworden ist, das heißt, sobald er das Pubertätsalter erreicht hat, dann ist er natürlich, gilt er nicht mehr als Waisenkind. Weil sonst wäre jeder irgendwann mal weiser, die meisten Leute. Das ist aber nicht damit gemeint. Gemeint ist eben dieser üble, unangenehme Zustand, den man hat, wenn man seinen eigenen Vater verliert. Und vielleicht sogar manche lernen ihn nicht einmal kennen. Und deswegen jeder, der einen Vater hat und eine Mutter hat, also Alhamdulillah sagen, also Allah subhanahu wa ta'ala danken, dass er das genießen darf, seinen eigenen Vater erleben zu dürfen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass derjenige, der nicht an das Jenseits glaubt, das ist derjenige, der die Weise zurückstößt. Yadu' Da'a auf Arabisch bedeutet nicht nur ihn abweisen, sondern ihn tatsächlich schroff abweisen. Schroff, herzlos abweisen. Er kommt zu dir und bittet dich um etwas und du weist ihn schroff und hartherzig ab. Wie eine Person, die kein Herz hat, die leblos ist, die überhaupt nicht liebenswürdig ist, gar nicht barmherzig ist, sie weist ihn ab, als wäre er, weniger wert als ein Mensch. Und liebe Geschwister, die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala ausgerechnet Al-Yatim eine Weise erwähnt hat in diesem Zusammenhang, ist natürlich höchst weise. Warum? Weil selbst der übelste aller Menschen, selbst derjenige, der am wenigsten Zuneigung, Barmherzigkeit hat für andere Menschen, dem sollte doch das Herz weich werden, wenn zu ihm ein kleines Kind kommt ein unschuldiges kleines Kind kommt und der nicht mal seine eigene Eltern vielleicht hat. Also wenn man dann nicht weich wird für kleine Kinder, dann hat man gar kein Herz mehr. Das heißt, normalerweise solltest du sogar auf das Kind zugehen. Aber hier, das Kind kommt auf dich zu und du weist es auch noch ab und du gibst ihm sein Recht nicht, dann ist das, liebe Geschwister, eines der härtesten Art und Weisen, wie man mit einem anderen Menschen umgeht und weist auf eine unglaubliche Überheblichkeit hin. Soll euch eine Person, ihr ist angedroht, dass sie, waliyadu billah, ebenfalls von Allah subhanahu wa ta'ala so behandelt wird. Allah azza wa jal sagte in der Quran al-Karim über die Höllenbewohner, يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَى. Und ihr seht hier das Wort يَدُعُ kommt in dieser Ayat zweimal vor. يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَى. Das heißt, wenn es einmal nur erwähnt würde, würde es schon bedeuten, der Tag, an dem sie zur Hölle getrieben werden oder gestoßen werden. Und da es zweimal betont ist, das nennt man eine Betonung. Also das zweimal erwähnt wird auf Arabisch, wird man eine Betonung. Und deswegen, liebe Geschwister, werden solche Menschen auf die übelste Art und Weise, genauso wie sie die weisen Menschen abgewiesen haben, werden sie, wa'ala billah, in die Hölle geworfen werden. Dies, weil sie den weisen Kindern ihre Rechte nicht gegeben haben. Manche Tafsir-Gelehrte haben gesagt, wie Ash-Shawkani rahimahullah ta'ala, dass es damals üblich war, den kleinen Kindern und den Frauen ihr Erbe nicht zu geben. Also hat man einfach, wenn das Erbe verteilt wurde, hat man einfach den Kindern nichts gegeben, weil die konnten sich eh nicht wehren. Und man hat den Frauen auch nichts gegeben, weil die waren unterdrückt und konnten sich ebenfalls nicht wehren. Und sie sind ja meistens eher die Schwächeren. Und das war's. Und sie konnten, und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala verurteilt diese Sache, dass man jemandem sein Recht nicht gibt. In Wirklichkeit muss der Verantwortliche der Form und des Yatim das Erbe zu sich nehmen und es bewahren. Und er soll sogar etwas damit tun, dass es sich vermehrt, wenn er kann. Und nicht einfach nur liegen lassen. Und hier, wal'iazu billah, umgekehrt, sie geben ihm gar nichts, sondern sie verzehren das Vermögen des Weisen. Nicht nur das, die weitere Eigenschaft, und nicht zur Speisung des Armen anhält. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Diese Eigenschaft finden wir im Koran al-Karim mehrmals. Eine zweite Stelle ist in Surat al-Fajr. Eine dritte Stelle ist in Surat Al-Muddathir. Ja, da heißt es, Ma salakakum fi Saqar. Also sinngemäß, was hat euch in die Hölle gebracht? Saqar ist einer der Namen der Hölle. Möge Allah uns davor bewahren. Qalu lam nakum min al-musallin. Die sagten, wir waren nicht von denen, die beteten. Wa lam nakum nut'imu al-miskin. Und wir haben auch nicht den Armen gespeist. Ja, das ist die dritte. Es gibt mindestens diese drei Stellen im Koran al-Karim, wo Allah subhanahu wa ta'ala die ungläubigen Menschen bezeichnet als das. Und wie gesagt, weil das meistens der Fall ist. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht auch Christen gibt oder Juden gibt oder auch Atheisten gibt, die das nicht machen. Nein, es gibt, aber die es machen. Aber normalerweise, die skrupellosen Menschen und die unverschämten Menschen und diejenigen, die herzlos sind und unbarmherzig sind, das sind diejenigen Menschen, die nicht an das Jenseits glauben. Und der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagte, Man la yarham, la yurham. Wer nicht andere barmherzig behandelt, wird auch nicht barmherzig behandelt werden. Und er sagte sallallahu alaihi wa sallam, Irhamu man fil ard, yarhamkum man fil sama. Erbarmt euch denjenigen, die auf der Erde sind, dann wird euch auch derjenige erbarmen, der im Himmel ist. Nicht zur Speisung des Armen anhalten, das heißt, weder sich selbst hält er zur Speisung der Armen an, noch andere hält er zum, das heißt, weder fördert er andere zum Speisen an, sondern wenn jemand zum Beispiel hört, der will etwas spenden, dann sagt zu ihm, ach, wofür? Das brauchst du doch nicht, spar doch dein Geld, du brauchst es vielleicht selbst, vielleicht eines Tages, du wirst ebenfalls arm und so weiter und so fort. Und wir alle wissen, subhanallah, egal wie viel Geld du beiseite hast und egal wie viel Geld du verdienst, wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, wenn Allah dich prüfen will, dass du auch einmal arm wirst, Allah hat so viele Möglichkeiten, um dich in einem kurzen Augenblick, sogar weniger als dies, arm zu machen, dass eher du dich versiehst, schon bist du schon weg. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, muss man auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen, indem man dem Armen sein Recht gibt, indem man die Zakat entrichtet und am besten auch noch, wenn man regelmäßig gute Sachen spendet, Gutes spendet, sei es Geld oder andere Wertsachen. Und man kann das regelmäßig machen. Entweder man sagt sich regelmäßig, jeden Monat von meinem Gehalt, und wenn es nur 10 Euro sind oder mehr oder weniger, Hauptsache du machst es. Denn keinem von uns normalerweise, ich rede nicht von Ausnahmen, normalerweise, jeder von uns kann auf ein bisschen seines monatlichen Geldes verzichten. Jeder von uns kann das. Er muss es nur einplanen. Und jeder von uns hat Sünden. Und durch diese Sadaqa, die du hergibst, du kannst den Zorn Allahs beseitigen, wegmachen, genauso wie man mit Wasser Feuer auslöscht. Oder zweifelt jemand daran, dass wenn er einen Eimer Wasser nimmt und da hat er eventuell Feuer und kippt ihn darüber, zweifelt jemand daran, dass das Feuer ausgeht? Keiner zweifelt daran, subhanallah. Also auch, glaubt genauso fest daran, dass wenn du Sadaqa gibst für Allah subhanahu wa ta'ala, am besten so, dass keiner es merkt, dann wird Allah azzawajal dir zufrieden sein. Alhamdulillah. Ich meine, wofür hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns dieses Beispiel gegeben mit dem Feuer? Damit wir uns sicher sind, dass Allah damit zufrieden ist dann, wenn wir das gemacht haben. Natürlich bei der Sadaqa gibt es Stufen. Wenn einer 1 Euro spendet und das einem wild fremden Mann gibt, ist es nicht so gut, wie wenn es jemandem gibt, von dem man 100% weiß, dass er arm ist. Und wenn du es einem wild fremden Mann gibst, ist es nicht so gut, wie wenn du es einem Verwandten gibst. Und wenn du es einem Muslim gibst, dann ist es besser, als wenn du es einem Nicht-Muslim gibst. Und wenn du es deinen eigenen Eltern gibst, weil sie brauchen, ist es besser, als wenn du es jemand anders aus der Verwandtschaft gibst. Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall lernen wir, natürlich das ist eine Form des Geizes, dass man weder selbst spendet, noch will, dass andere Menschen spenden. Aber, liebe Geschwister, wir sehen hier, Allah subhanahu wa ta'ala macht uns klar und deutlich, es gibt keinen Iman ohne Amal. Amal, einfach merken, heißt handeln, die Tat. Ohne Handeln gibt es keinen Iman. Fertig. Du kannst nicht sagen, ich bin Muslim und Mu'min und weiß nicht was, aber du handelst nicht danach. Du musst danach handeln, denn jeder Mensch, deine Körperteile, sei es deine Zunge oder deine Hände oder deine Füße oder deine Augen, egal was, alles spiegelt das wieder, was in deinem Herzen ist. Ist dein Herz gesund, wird Gesundes wieder gemacht, so Gutes. Ist in deinem Herzen Krankheit, je nachdem wie viel Krankheit ist, dementsprechend wirst du auch das umsetzen mit deinen Taten. Deswegen brauchen wir nicht irgendwie das Herz anschauen, wir sehen das an den Taten des Menschen. Und deswegen sind wir entschuldig, wenn wir jemanden sehen, der offenkundig Frevel begeht, Sünden begeht, dann haben wir das Recht zu sagen, er ist ein Freveler. Warum? Weil seine Handlungen weisen darauf hin, auf das, was in seinem Herzen ist. In der vierten Ayah sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. So wehe nun den Betenden. Wehe, ist ein Ausdruck für eine strenge Strafe, die jemanden erwartet, der das tut. Okay, der betet. Was ist denn das Problem? Das sehen wir in der folgenden Ayah. Allah sagte, denjenigen, die auf ihre Gebete nicht achten. Okay, hier ein kleiner Hinweis. Manchmal lesen wir diese Sura und wir sagen, فَوَيْنُ لِلْمُصَلِّينَ Und dann ist die Ayah zu Ende. Dann heißt es, الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ Jetzt die Frage, darf man da jetzt mittendrin kurz stehen bleiben und dann weiterlesen oder darf man nicht da stehen bleiben? Wir sagen, kommt drauf an. Wenn du betest und du hast die Fatiha gelesen und du liest diese Sura und du bleibst bei dieser Ayah kurz stehen, weil das ein Ende einer Ayah ist und weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam normalerweise am Ende einer Ayah stehen geblieben ist und du liest danach weiter, also in der gleichen Raka'a, dann sagen wir, das ist kein Problem. Im Gegenteil, da hast du sogar die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam umgesetzt. Solltest du die zusammenhängend lesen, ist auch kein Problem. Wenn du es zusammen liest, فَوَيْنٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ Auch kein Problem. Das einzige Problem ist, wann, wenn einer auf die Idee kommt, die Sura in zwei Teile zu teilen, indem man der erste Raka'a den ersten Teil liest und der zweite Raka'a den zweiten Teil liest. Das kann man ja machen, gerade wenn die Sura ein bisschen länger ist. Aber wenn er hier liest, فَوَيْنٌ لِلْمُصَلِّينَ und dann sagt Allahu Akbar und geht in den Ruku'a, dann hat er gesagt, wehe den Betenden und ist dann hat dann weitergebetet. Und das geht natürlich nicht. Und das ist, deswegen sagen die Ulama des Tajweed, die Hälfte der Tajweed-Wissenschaft. Die Hälfte. Das heißt, stell dir vor, du liest jeden Buchstaben perfekt. Die Aussprache, die Eigenschaften der Buchstaben, mashallah, du kannst das alles. Aber du weißt nicht, wo darf man stehen bleiben, wo darf man nicht stehen bleiben. Du hast genau die Hälfte vom Tajweed gelernt. Warum? Weil beim Koran geht es nicht nur um die Aussprache. Es geht im Koran auch darum, dass die Bedeutung ankommt. Und wenn die Bedeutung auch noch verfälscht wird, also nicht nur gar nicht ankommt, sondern die wird auch noch verändert und verdreht, dann natürlich war es nicht Sinn der Sache. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wehe nun den Betenden, das ist auch ein Hikma da drin, in dieser Ayah, dass man da stehen bleibt kurz. Weil das soll ja auch demjenigen, der zuhört, seine Aufmerksamkeit erwecken. Jemand soll, wenn er gerade, manche Leute, die sind voll dabei im Gebet, die sind aufmerksam. Manche Leute sind weniger. Sie werden erst aufmerksam, wenn irgendeine bestimmte Aya plötzlich ihr Herz in Gang bringt, also ihr Herz bewegt. Und das ist eine dieser Ayat, die sicherlich eine der Hikma ist von Allah subhanahu wa ta'ala, warum diese Aya von der anderen getrennt worden ist. Wehe nun den Betenden, denjenigen, die auf ihre Gebete nicht achten. Es gibt verschiedene Menschen, die beten. Und diejenigen Menschen, die hier beten, das ist nach manchen Tafsir gelehrten, ist hier ein Hinweis auf die Heuchler gemeint. Heuchler auf Arabisch heißt Munafiq. Der Plural Munafiqun oder Munafiqin, je nach Kasus. Diejenigen Menschen, die auf ihre Gebete nicht achten, das sind diejenigen Menschen, liebe Geschwister, die ihre Gebete nicht rechtzeitig verrichten. Das heißt, es sind diejenigen Menschen, die ihre Gebete zu spät verrichten. Die Zeit läuft aus und er verrichtet sein Gebet zu spät. Das heißt, nach der Zeit. Was darauf hinweist, ist der Hadith von Sa'id ibn Abi Waqqas, radiallahu ta'ala anhu, er sagte selbst, der Sahabi selbst sagte, هُمُ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا Das sind diejenigen Menschen, die das Gebet nach Ende der Zeit verrichten. Und diese Überlieferung sagte Al-Bayhaqi al-Sahih, und er sagte, ضعيف ist, wenn man sagt, das ist eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Aber hier, wenn die Sahaba uns den Koran erläutern, dann ist das für uns relevant, zweifellos. Weil die Sahaba sind die Gelehrten, sind gelehrte Menschen, die großen Sahaba und Bekannten, möge Allah mit zufrieden sein, und ein Sahabi weiß natürlich besser Bescheid als jeder andere Mensch, der nach ihm gekommen ist. Das heißt, diejenigen Menschen, die auf ihre Gebete nicht achten, das sind diejenigen, die einfach, zum Beispiel das Dhuhr-Gebet fängt um meinetwegen 12:30 an, Und das Asr-Gebet fängt meinetwegen um 3 Uhr an und er verrichtet das Gebet leider zu spät, um 3, kurz nach 3 und achtet nicht auf sein Gebet und er zieht andere Dinge vor und sagt, ich habe jetzt keine Zeit oder ich habe anderes zu tun, das ist wichtiger, ich bin beschäftigt mit meiner Schule, beschäftigt mit meiner Arbeit, beschäftigt mit meinem Handel, egal was, was ihn dazu bringt, sein Gebet nicht darauf zu achten. Natürlich ist hier gemeint auch, dass man nichts dafür tut, dass man das Gebet rechtzeitig zerrichtet. Denn wenn man einmal sein Gebet verpasst oder verschläft oder vergessen hat, das ist etwas anderes. Aber hier geht es darum, dass eine Person sich nicht die Mühe gibt und sich nicht um sein Gebet kümmert und es vernachlässigt und im schlimmsten Fall, wa'adhu billah, es absichtlich zu spät verrichtet. Oder, wie in der Aya danach, liebe Geschwister, heißt es, denjenigen, die dabei nur gesehen werden wollen. Und das sind die Heuchler schlechthin. Denn die Heuchler, das sind diejenigen, die beten, wenn andere Menschen dabei sind. Und wenn sie alleine sind zu Hause, dann beten sie entweder nur, damit sie sagen können, dass sie gebetet haben. Ich meine, es gibt auch Menschen, die machen etwas Gutes und die werden nicht dabei gesehen, aber sie erzählen dann den anderen davon. Also sie machen das, als würden sie sagen, ich mache das, damit ich nachher davon erzählen kann. Und das ist auch eine ganz gefährliche Krankheit. Denjenigen, die dabei nur gesehen werden wollen, das nennt man auf Arabisch Riya. Riya ist eben diese Augendienerei. Das heißt, man dient Allah subhanahu wa ta'ala äußerlich, aber eigentlich nur, damit die Augen einen sehen und beobachten. Und die Hilfeleistung verweigern. Die Hilfeleistung Al-Ma'un kommt ursprünglich von einem Wort im Arabischen, was so viel bedeutet wie Ash-Shay'ul Qalil. Etwas Weniges. Etwas Weniges. Das heißt also, sie verweigern die kleinste Hilfe. Die meisten Tafsir-Gelehrten sagen, hiermit ist gemeint, sind Dinge gemeint, ist gemeint, dass man etwas ausleiht. Das heißt also, jemand verlangt von dir, dass du ihm etwas ausleihst. Etwas, was gang und gäbe ist, wie Haushaltssachen. Diese Eier wird hauptsächlich ausgelegt in Bezug auf solchen Topf. Dein Nachbar kommt zu dir und verlangt von dir einen Topf. Und du sagst ihm nein. Er möchte für dir ein Glas, ein Messer, ein Teller, irgendetwas, einen Besen, außer du sagst und du verweigerst diese Hilfeleistung. Das ist damit gemeint, und dafür wird ihnen angedroht, wa'iyadhu billah. Warum? Weil das sind Sachen, die man meistens im Überfluss hat. Die wenigsten haben genau ein Glas zu Hause oder ein Messer oder einen Teller oder einen Besen oder was auch immer. Und die Menschen haben vieles davon. Salz. Du hast meistens nicht gerade so viel Salz, was du brauchst, sondern du hast meistens eine ganze Packung. Ja? Also warum verweigerst du etwas, was du ausreichend, genügend vorhanden hast bei dir zu Hause, warum verweigerst du das jemand anderes, wenn er dich darum bittet? Und das, liebe Geschwister, wenn Allah subhanahu wa ta'ala schon bei solchen kleinen Dingen darauf hinweist, das nennt man, sinngemäß sagt man auf Arabisch, Allah weist auf etwas Kleines hin, um damit indirekt auf etwas Größeres erst recht hinzuweisen. Ja, wie wir heute auch in der Khutbah gehört haben, Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu Dawud alayhi salatu wassalam, وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Das heißt, und folge nicht der Neigung, denn sie wird dich sonst von Allahs Weg abbringen oder abirren. Und dieser Ausdruck geht an Dawud alayhi salatu wassalam. Und das ist ein Prophet. Das ist ein Gesandter Allahs. Und deswegen erst recht alle anderen Menschen, wenn sie ihrer Neigung folgen, dann werden sie dem Unheil verfallen. Jemand bittet dich um deinen Topf, um dein Glas. Man verweigert das. Wasser bittet dich, um Salz bittet dich. Diese Hilfeleistung, liebe Geschwister, sie kann natürlich, Jazakallahu khair, aber danach inshallah, die Hilfeleistung, sie kann natürlich, liebe Geschwister, manchmal Pflicht sein und manchmal freiwillig sein. Damit wir nicht denken, jede Art von Hilfeleistung zu verweigern ist falsch. Nein, kann Pflicht sein, kann freiwillig sein. Das, was wir gesagt haben, sind Beispiele, wo du verpflichtet bist, die Hilfe zur Hilfe zu leisten. Warum? Weil das kostet dich nichts und Allah Azza wa Jalla ist derjenige, der das gegeben hat. Und warum geizst du anderen Menschen gegenüber? Diese Menschen, liebe Geschwister, die solche Sachen verweigern, das sind diejenigen, die nicht an Yawm al-Qiyamah glauben. Warum glauben sie nicht an Yawm al-Qiyamah? Weil, liebe Geschwister, jemand, der Iman hat, wahren Iman hat, der weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn nach jeder Kleinigkeit Yawm al-Qiyamah fragen wird. Und deswegen kann er sich das nicht leisten, dass er eine von vielen Fragen nicht beantworten kann. Denn jede Frage, die du nicht beantworten kannst vor Allah subhanahu wa ta'ala, du wirst befürchten, dass das der Grund deines Unterganges sein wird. Und deswegen lässt der Gläubige nicht sich zu Schulden kommen. Und wenn er etwas falsch gemacht hat, dann ist er so, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, أَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Lass der schlechten Tat eine gute folgen, dann wird sie sie auswischen. Wegwischen, auslöschen. Deswegen, wenn du etwas falsch gemacht hast, bittest du Allah subhanahu wa ta'ala Vergebung. Und du machst eine gute Tat in der Hoffnung, dass sie diese schlechte Tat ersetzt. Sodass sie auch mal Qiyam, wenn Allah dich fragt, warum hast du die Sünde so und so begangen, sagst du, Allah, das war meine Schuld, ich gebe den Fehler zu, aber ich habe dich um Verzeihung gebeten. Und du bist derjenige, der die Sünden verdeckt. So bitte verdecke meine Sünde, wie ich dich im Dienst darum gebeten habe. Und außerdem habe ich etwas Gutes gemacht stattdessen. Deswegen bitte Allah, verzeih mir meine Sünde. Und Allah Azza wa Jalla zweifellos wird solch meinem Menschen vergeben. Zweifellos. Weil diese Person sich Allah reuevoll zugewandt hat. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu sagte, كنا نعد المعونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. Er sagte, Abdullah ibn Mas'ud sagte, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben wir Al-Ma'un, diese Hilfe, die in dieser Aya gemeint ist, haben wir diese Hilfe haben wir verweigert, die Hilfe, die wir die in dieser Aya gemeint ist, Al-Ma'un, haben wir betrachtet als Sachen wie ein Eimer oder ein Topf. Eimer und Topf. Also solche Haushaltssachen, die da gibt. Diese Überlieferung, Ibn Kathir, rahimahullah, und Ibn Hajar sagten beide, das ist sahih, und andere Gelehrte, rahimahullah, Sheikh al-Albani sagte, es ist Hassan. Wie dem auch sei, auch die haben wir eine Auslegung eines Sahabi, also Abdullah ibn Mas'ud, einer der gelehrtesten Sahabe überhaupt, radiallahu anhu. Er sagte, ich schwöre bei Allah, wenn es irgendwo einen Gelehrten gibt, wenn es irgendwo einen Menschen gibt, der etwas über den Koran weiß, über eine Ayah, irgendetwas weiß, was ich nicht weiß, und man könnte dorthin gelangen mit dem Kamel, dann würde ich dorthin gehen und ihn fragen. Er sagte, ich weiß über jede Ayah im Koran al-Karim Bescheid, wo sie abgesandt worden ist und weswegen sie abgesandt worden ist. Radiallahu ta'ala. Insofern dieser Adem, dieser Faqih, dieser Sahabi, möge Allah mit ihm zufrieden sein, möge Allah ihn auch zufriedenstellen. Er legt uns aus und sagt, damit sind Kleinigkeiten gemeint, wie ein Eimer, den dein Nachbar haben will, oder ein Topf oder ähnliches. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen, liebe Geschwister, für eure Anwesenheit. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch an Rangstufen gewinnen lassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft geben, diese Sura umzusetzen, sodass wir, wenn man uns um Hilfe bittet, dass wir das Bestes geben. Aber wie gesagt, es gibt zwei wesentliche Aspekte in dieser Sura, zwei ganz dringende, um das mal zusammenzufassen. Einmal ist die Hilfeleistung, die Hilfeleistung nicht zu verweigern, wenn man darum gebeten wird. Und zweitens ist der Ikhlas. Der Ikhlas, denn Allah Azza wa Jalla warnt davor, dass man ein Gebet verrichtet und das nicht macht für Allah subhanahu wa ta'ala. Oder dass man es macht, eigentlich für Allah, aber man will auch gleichzeitig gesehen werden. Wie ihr kennt, wie jemand solche, der betet oder macht seine Stimme schön, damit die Leute sagen, MashaAllah, der hat eine schöne Stimme. Oder er betet schnell, damit die Leute sagen, MashaAllah, der betet nicht so lang. Oder er betet lang, damit die Leute sagen, MashaAllah. Und ihr wisst, das sind die ganzen Sachen. Und all dies sind Katastrophen. Sobald das dieser Gedanke kommt in deinem Gebet, musst du diesen Gedanken abwehren, sofort, weil sobald er sich in deinem Herz manifestiert, dann ist dein Gebet ungültig geworden, denn das Gebet kann man nicht teilen in Gültigkeit und Ungültigkeit. Ja? Also es ist nicht wie bei der Zakat. Bei der Zakat zum Beispiel, stell dir mal vor, eine Person, sie muss 100 Euro zahlen, aber 50 davon gibt sie dem ersten Armen und sie macht das für jemand anderes außer Allah. Und die andere 50 macht sie für Allah. Dann die eine 50 ist eine Sache, die andere 50 ist eine andere Sache. Man kann das voneinander unterscheiden. Aber im Salah geht es nicht. Dein Salah ist entweder gültig insgesamt, oder, das heißt, entweder du hast dein Salah verrichtet, du hast dein Salah nicht verrichtet. Aber der die Zakat, die ersten 50 verrichtet hat, die ersten 50, die hat er nicht für Allah gemacht, die sind ungültig. Die muss er nochmal machen. Aber die zweiten 50 Euro, die hat er für Allah gegeben, also braucht er sie nicht nochmal machen. Also es fehlen nur noch 50. Ja? Deswegen, man kann das miteinander teilen. Beim Salah ist das nicht möglich, deswegen sollte so eine Absicht gekommen sein in dein Herz, und solltest du das gemerkt haben, dass du dieses Gebet nicht verrichtet hast für Allah subhanahu wa ta'ala, musst du dein Gebet wiederholen, weil deine Niyya ist Bedingung für die Gültigkeit des Gebetes und du hast sie nicht erfüllt. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taslima kathira.